Fresse in das Buch, deine Fotos sind schick geschockt. Hast jetzt zu allem eine Meinung, doch du bist nur bekloppt. Ja, glaubst du echt, die Welt ist schlecht, weil dein Handy dir das schreckt? Was falsch ist, was wahr ist, dafür braucht es Intellekt. Gib mir nicht auf den Sack. Gib mir nicht auf den Sack. Oder was du gerade bist, was dich bewegt, an wen du glaubst, doch schreib nicht diesen Mist. Von allen deinen Sinnen hast du 3 schon mal verschenkt und wunderst dich noch nicht einmal, verarscht und nur gelenkt. Ganz einfach.